klar ihm dein Leid. Bitte ununterlass, sag, was dir fehlt. Gott hält dir Hilfe bereit. Gott hat die Fülle und was dein Begehr. Komm nur mit fröhlichem Mut. Gott hat die Fülle, oh, sorg dich nicht mehr. Komm nur und alles ist gut. Gott hat die Fülle, oh, flieh an sein Herz. Komm nur, ob früh oder spät. Trau den Verheißungen, klag ihm den Schmerz. Gott erhört sicher Gebet. Gott hat die Fülle und was dein Begehr. Komm nur mit fröhlichem Mut. Gott hat die Fülle, oh, sorg dich nicht mehr. Komm nur und alles ist gut. Gott hat die Fülle, macht dir das Leben beschwer. Weisheit und Gnade der Herr in dir schafft. Komm nur und zweifle nicht mehr. Gott hat dir